Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Hallo liebe Freunde des Wölferadios, liebe Freunde des VfL Wolfsburg, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich schwebe noch ein bisschen auf Wolke 7, auch wenn wir natürlich wissen, es ist noch nicht vollbracht. Aber Real Madrid 2:0 zu schlagen zu Hause, was für ein Hammergefühl. Und natürlich Thema heute im Wölferadio. Ich spreche aber auch mit den Green White Angels über den geplanten Protestmarsch gegen Kollektivstrafen am kommenden Samstag im Vorfeld des Spiels gegen Mainz 05. Und diese Partie ist im pickepackevollen Wölferadio natürlich auch Thema. Darüber spreche ich mit Werner Homberger vom FSV-Fanclub Liebe, Leben, Leidenschaft. Europapokal, Europapo. Jetzt ist angegriffen, Ricardo Rodriguez zögert, Und das Stadion wird zum Hexenkessel. Jetzt Pass in der Offensive, kann schießen, spielt wieder auf rechts, guter Pass im 16er. Bruno Henrique, wer gespielt? Tor! 2:0 für den VfL Wolfsburg. Maximilian Arnold wieder eingeleitet vom überragenden Julian Draxler. Sie spielen die königlichen Herren. War was? Nö, ne? Ah, oh, ist das geil, ist das geil, ist das geil. Ich muss mir die Erpelpelle, das waren gerade die Kollegen von Sport FM, die das hervorragend nochmal zusammengefasst haben, die zwei Tore. Ich muss mir die Erpelpelle mit dem Eiskratzer heute wegmachen. Ist das genial. Also ich glaube, dieses Spiel, das werden wir erst in ganz, ganz vielen Jahren begreifen, was das für den VfL Wolfsburg, was das für die Stadt, für uns als Fans insgesamt bedeutet hat. Ich war selber gestern im Stadion und konnte es kaum glauben. Man musste mich zwicken, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf jeden Fall eine unwahrscheinliche Euphoriewelle, die dadurch geschwappt ist, durch meinen Körper, ich glaube durch den Körper aller Wolfsburger, die da waren. Und es macht unwahrscheinlich Spaß. Und ja, man ist sozusagen noch, ja, sprachlos, was will man dazu sagen? Real Madrid mit der vollen Kapelle angetreten und ich glaube, ja, man hat es sehr, sehr leicht genommen, vor allen Dingen, nachdem Ronaldo da den Abseitstreffer gleich in der ersten Minute weggepfiffen bekommen hat. Danach hat man wohl gedacht, ach ja, so ein bisschen mit Hackespitze 1-2-3 wird das schon mal gehen mit Wolfsburg. Ja, und der VfL liefert ja eine Jahrhundertleistung ab für diesen Verein, das muss man ganz klar so sagen. Wie gesagt, die Größenordnung werden wir wahrscheinlich erst dann verstehen, wenn es ja in den Geschichtsbüchern dann auch auftaucht, wenn wir es unseren Enkeln erzählen und so. Ich bin sprachlos. Passiert mir selten, aber ich glaube, selbst die Spieler haben noch nicht so ganz realisiert gehabt, was da genau passiert ist. Man war wieder relativ schnell im Modus von, ja, wir sind noch nicht weiter und war ganz okay, man freut sich jetzt und so, aber war sehr, sehr nüchtern in der Betrachtung. Und sehr interessant war auch, was Dieter Hecking hinterher in der Pressekonferenz gesagt hat. Ja, Riesenkompliment an meine Mannschaft, ans Wolfsburger Publikum heute Abend. Ich glaube, es war das, was ich gestern Abend hier oder gestern Nachmittag hier auf der Pressekonferenz gesagt habe, dass wir es schaffen müssen, Real Madrid zu nerven. Wir müssen sie bearbeiten, wir müssen sie belaufen, wir müssen sie bekämpfen. Wir brauchen die Unterstützung von außen, wir brauchen das bisschen Glück. Und alles zusammen hat dazu geführt, dass wir heute, denke ich, verdient 2:0 gewonnen haben. Ja, und schafft uns natürlich eine sehr, sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Madrid. Vor allen Dingen, wenn man diese Statistik hört, Real hat, glaube ich, in der Europapokalgeschichte noch niemals einen 0-2 oder einen 2-Tore-Rückstand aufgeholt. Das will echt was heißen und da wird einem ja fast Angst und Bange. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass man im Santiago Bernabéu-Stadion nochmal eine ähnlich konzentrierte und tolle Mannschaftsleistung braucht wie jetzt am Mittwoch. Und trotzdem hat Dieter Hecking einen Spieler bei dieser grandiosen Mannschaftsleistung hervorgehoben. Bruno Henrique hat in Leverkusen, denke ich, in der zweiten Halbzeit ordentliches Spiel gemacht. Ja, und wir wissen, dass er seine Schnelligkeit hat, dass er sehr kopfballstark ist. Und ich wollte einfach auf der Seite einen Überraschungsmoment haben, den Spieler, den man vielleicht so noch nicht auf dem Schirm hatte bei Real. Ja, und natürlich ist es ist klasse aufgegangen. Bruno hat ein hervorragendes Spiel gemacht. Ja, nicht nur wegen der Torvorlage, er war auch in der Defensive sehr bemüht, Marcellos Kreise einzudämmen. Das ist nicht einfach, wenn man gesehen hat, wie Marcello zum Beispiel einen Ausgleich im Klassiko vorbereitet, ja, mit welcher Dynamik er auch kommen kann. Das hat Bruno hervorragend gemacht. Und ja, das war sicherlich auch ein Schlüssel, um heute erfolgreich zu sein. Ja, sehe ich ganz genauso. Bruno Henrique, der, ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis ja, die Nordkurve aus Bruno Henrique ein Bruno macht, wenn er am Ball ist, denn ja, der Junge macht Spaß. Geiler kann ein Debüt in der Champions League nicht laufen. In der Liga hat er ja noch nicht so viel Spielzeit bekommen. Ich glaube, das wird sich jetzt ändern nach dem Spiel gegen Madrid. Da sehe ich ihn mindestens eine Salamilänge vor Max Kruse. Und ich gehe davon aus, dass er auch die nächsten Spiele machen wird. Er ist unwahrscheinlich schnell, trickreicher, versucht was. Er traut sich auch mal ins 1 gegen 1, auch wenn nicht immer alles klappt. Und eine unwahrscheinliche Sprungkraft. Ich habe zuerst gedacht, er ist Schotte oder was? Langer Ball nach vorne von Benaglio. Und ich glaube, der hat 90% seiner Kopfballduelle da im Hochsteigen gewonnen. Das war echt klasse. Und das Tor, ja, nach dem genialen Pass von Julian Draxler, direkt weitergespielt zu Maxi. Und der hat auch einen super Laufweg gehabt. Also da hat wirklich alles gestimmt. Und ja, so richtig blind scheinbar da nicht eingekauft zu haben, beziehungsweise Klaus Allofs. Da hat man sich offensichtlich was bei gedacht. So einen Spieler haben wir in der Form noch nicht. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Eine Schwalbe, ein Spiel macht noch keinen Sommer. Aber das war doch äußerst vielversprechend. Und trotzdem fragt man sich ja doch, warum nicht gegen Darmstadt, warum nicht gegen Leverkusen, warum nicht gegen Köln, warum nicht gegen Hoffenheim? Das ist, ja, wenn ich jetzt heute anfange, von einer charakterlosen Truppe zu sprechen, dann steinigt ihr mich wahrscheinlich. So meine ich natürlich auch nur im Spaß. Aber es ist schon merkwürdig. Der Champions League glänzen gegen Real Madrid, aber ja, nicht richtig beißen gegen Darmstadt, das ist schon augenfällig. Da habe ich jetzt auch keine Möglichkeiten, das aufzuklären, warum das so ist. Auch Klaus Allofs war ja gestern ein bisschen ratlos, was das angeht. Er wollte auch gar nichts mehr sagen, hat dann gesagt, ärgern tut er sich erst wieder nach Mitternacht, kann ich absolut verstehen. Lasst es uns genießen, aber vielleicht ist es tatsächlich die Sternstunde, die unsere Mannschaft auch gebraucht hat, und vielleicht gibt es nochmal den Schub auch in der Liga, obwohl ich ehrlich gesagt mir jetzt nicht mehr so viel verspreche von dem Spiel gegen Mainz am Samstag. Da wird so viel in den Köpfen drin sein, also wenn in Leverkusen man schon abgelenkt war, wie wird es dann erst gegen Mainz aussehen, wenn man tatsächlich jetzt die Möglichkeit hat, gegen Real weiterzukommen. Oh, da bin ich ein bisschen skeptisch, dass da die richtige Einstellung am Samstag vorherrschen wird. Aber ich lasse mich auch gerne angenehm überraschen, so wie ich es gestern auch getan habe im Stadion. Das übertüncht auch, und wir sollten auch alle mal zufrieden sein. Übrigens gilt das nicht nur für die Mannschaft, das möchte ich auch nochmal sagen. Ja. Da reden wir und reden wir und reden wir die ganze Saison über Stimmung etc. Ja, und dass da Leute eher gehen und ja, dass man ja unzufrieden ist, wie es insgesamt mit der Atmosphäre in der Volkswagen Arena läuft. Und immer wenn es drauf ankommt, steht unsere Stadt, stehen die Fans wie ein Mann, das war ja fast wie in Berlin, alle Schals gehen hoch, da wird gebrüllt, da wird gejubelt, da wird aufgestanden, da wird geklatscht. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, jetzt mal im positiven Sinne gesagt. Es geht doch, bin ich geneigt zu sagen. Und wir müssen es hinbekommen, dass es immer geht. Nur dann werden wir auf Dauer das erreichen, was wir uns alle erhoffen, nämlich ein großer Club und ein großer Verein zu werden. Denn auf uns wird geschaut. Und wie ich vorhin von der Bedeutung für dieses Spiel gesprochen habe, da möchte ich euch gerne mal was vorlesen. Und zwar aus Fankommentaren, unter anderem bei der Bild-Zeitung. Jetzt nicht gerade das Medium, was uns am freundlichsten zugesandt ist, hier zumindest überregional gesehen. Da steht in den Leserkommentaren ist ja viel mehr, wir sind ja nicht beim Fernsehen. Ich kann es kaum glauben, der VfL bezwingt Real und das nicht mal zu Unrecht. Glückwunsch in die Autostadt Wolfsburg. Ich lasse ja sonst kein gutes Haar an den Wolfsburgern, aber hier haben sie uns, Deutschland, fabelhaft vertreten. Klasse. Der User, der das geschrieben hat, heißt Schwattgelber Jung. Da weiß ich auch schon, wo der herkommt, nämlich aus Dortmund. So, oder aber auch der Wicht aus Essen. Das war ein wunderschöner Fußballabend. Die Wolfsburger haben wirklich alles gegeben. Die wurden aber auch zusätzlich von den Fans so laut gepusht, dass an diesem Abend alles klappte. So eine Einheit sieht man selten. Da habe ich schon wieder Gänsehaut allein nur vom Vorlesen. Denn das ist ja Wahnsinn, dass uns offensichtlich Fußballfans, die uns sonst nicht aufs Feld gucken können, ja, auf einmal unterstützend zur Seite gehen und anerkennen und den Respekt zollen, den wir verdienen. Und das ist absolut bemerkenswert und das zeigt, dass dieses Fußballspiel gegen Real Madrid nicht einfach nur ein Fußballspiel war. Und dass wir es hinbekommen sollten, aus meiner Sicht, ja, bitte, bitte mehr davon auf den Rasen zu zaubern und auf die Ränge. Das als kleinen Appell. Ich weiß, es kann nicht immer Kaviar sein, ja, auf und neben dem Platz und auf den Tribünen, aber so ein bisschen, ja, möchte ich dran glauben, dass das irgendwann auch dauerhaft bei uns möglich ist. Und ihr seht ja, das wird honoriert, wenn wir so abliefern, und zwar in Gänze. Da meine ich jetzt mal dieses ganze Gebilde Wolfsburg, was da sich präsentiert hat, vor einem Weltpublikum. Allein in Deutschland haben ja über 8 Millionen Leute zugeschaut. Das war der Wahnsinn. Und ja, bitte, habe ich eben schon mal gesagt, bitte mehr davon. Und das ist ein gutes Stichwort, denn ich möchte jetzt nochmal aufs Thema Fankultur zu sprechen kommen. Da ist ja am Samstag eine besondere Veranstaltung geplant. Und darüber möchte ich sprechen mit meinem ersten Gast. Nordkurve. Viele haben sich wahrscheinlich gefragt beim Spiel gegen Real Madrid am Anfang, warum gab es da eigentlich keine Choreo? Und ja, es gab keine Choreo, weil man sich letztendlich von Seiten der Fans, insbesondere der Ultras, dagegen entschieden hat. Das hat eine lange Vorgeschichte. Unter anderem geht es da um die Vorfälle in Hannover und die danach verhängten Sanktionen. Und deswegen wird es auch am kommenden Samstag eine Demonstration geben, einen Fanmarsch und ein Fanfest, wo die ganze Sache auch nochmal aufgearbeitet werden soll. Und darüber möchte ich jetzt sprechen am Telefon mit dem Veranstalter der Aktion von den Green White Angels. Hallo Kalle. Grüß dich, Lenny. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, ja, natürlich geht es auch einmal bei uns hier um das Spiel gegen Real Madrid. Wie hast du es gesehen? Geilomat, gell? Ja, ich denke mal, mit dem Ergebnis hat keiner so wirklich gerechnet. Zumindest kann sich im Nachhinein keiner eingestehen. Ich denke, wir sind hier in Wolfsburg noch alle baff, dass die Mannschaft da so gekämpft hat und sich wirklich reingehängt hat. Einfach nur unglaublich. Ich denke, das ist ein geschichtsträchtiger Abend, der in die Geschichte eingegangen ist und ja, uns noch weiter verfolgen wird. Wir als Wolfsburg haben auf jeden Fall schon gewonnen, egal wie das Rückspiel ausgehen wird. Ja, sehe ich auch so. Riesengeschichte. Okay, kommen wir zum eigentlichen Thema. Es geht um die Fan-Demo gegen Kollektivstrafen am kommenden Samstag. An wen richtet sich die Veranstaltung? Ja, die Demo hat den Titel für Fankultur und gegen Kollektivstrafen. Die Demo richtet sich an alle VfL-Fans, an alle Interessierten, auch darüber hinaus, die sich mit dem Thema Fankultur und dem Umgang mit Sanktionen in Wolfsburg beschäftigen wollen. Es geht dabei darum, im Rahmen eines Fanfestes die Geschehnisse vom Hannover-Spiel aufzuarbeiten und praktisch eine Plattform des Dialoges zu bieten zwischen den organisierten Gruppen und zwischen den Fans. Dabei soll das Ganze, wie gesagt, kritisch hinterfragt werden. Das heißt, es soll nicht plump eine Meinung vorgegeben werden, der alle folgen sollen, sondern es soll schon geguckt werden, dass man da beide Perspektiven vielleicht mit einbezieht, auch schon mal sehen kann, was hat der Verein dazu gesagt oder wie sehen die das, dass man guckt, wie geht man daran und wie sollte man oder sollte man mit Kollektivstrafen sanktionieren in Wolfsburg, ist das ein Weg? Wir sagen da ganz klar nein und werden das da begründet darlegen wollen. Das heißt, das ist keine Veranstaltung für die Ultragruppierungen in Wolfsburg, sondern für alle, für die offiziellen Fanclubs der verschiedensten Couleur, die dort zusammenkommen sollen. Genau, genau. Es richtet sich an alle Fans und wir wollen gucken, dass wir da auch ein bisschen dieser Hemmschwelle entgegenwirken, dass sich Leute nicht mit sich gegenseitig auseinandersetzen wollen, dass verschiedene Fangruppen Vorbehalte gegeneinander haben, sondern dass man da zusammenkommt und vielleicht auch so ein strittiges Thema gemeinsam angeht und guckt, wie kann es für den VfL Wolfsburg, wie kann es für die Fanszene gemeinsam weitergehen. Denn das, was hier gerade vorherrscht, ich glaube, da kann jeder zustimmen, ist eigentlich kein Zustand. Du hast es eben angesprochen, Stichwort Vorbehalte unter den einzelnen Fangruppen. Was glaubst du, wo kommen die her aus deiner Sicht? Ich glaube, dass wir es hier in Wolfsburg lange Zeit verfehlt haben, die breite Masse an Fans anzusprechen, dass es mehr oder weniger elitär war, zum festen Kreis der Szene zu gehören, dass da gewisse Vorbehalte gewachsen sind und dass es da noch gewisse Aktionen gab, wie beispielsweise jetzt Hannover, die einfach nicht hinreichend aufgeklärt und miteinander angegangen wurden. Und diesem Weg, der dort in der Vergangenheit eingeschlagen wurde, dem muss entgegengewirkt werden, dass wir als breite Fanmasse auftreten, Themen gemeinsam angehen und vielleicht auch, ja, also es gibt verschiedene Meinungen, die müssen zusammen diskutiert werden und da muss ein gemeinsamer Weg für alle gefunden werden. Das klingt nach einem Kulturwandel, den ihr davor habt. Definitiv, ja, das würde ich so sagen. Gut, daran wird man sich ja dann ja auch messen lassen können. Um da alle nochmal mit ins Boot zu holen, in der Abfolge der Ereignisse nach dem Spiel in Hannover, gab es ja die entsprechenden Restriktionen, Sanktionen durch das Netzwerk Wolfsburg. Das ist soweit bekannt und gipfelte dann letztendlich in dem Streit, dass man gesagt hat, wir machen keine Choreo gegen Real Madrid. Da sind verschiedene Sachen vorausgegangen, will ich jetzt gar nicht alles einzeln aufdröseln. Was mir aber aufgefallen ist in den ganzen Reaktionen darauf, dass es zum Beispiel keine Choreo geben wird, bei allem geilen Fansupport, den wir gehabt haben am Mittwoch, dass ganz viele Fans der Meinung sind, man hätte sich dort ja sowohl von Seiten des Vereins als auch von Seiten der Fangruppierung zusammenraufen müssen im Sinne der ganz großen Sache, nämlich dem Spiel gegen Real Madrid und das Ganze noch entsprechend optisch zu pushen. Kannst du die Argumente nachvollziehen? Dazu muss ich sagen, dass wir uns als Green White Angels lange im Vorhinein mit der Choreo beschäftigt haben. Wir wollten was machen. Wir haben entsprechende Planungen eingeleitet. Wir haben auch schon die Materialien bestellt gehabt und saßen im Zuge dieser Sanktionen wirklich lange zusammen und haben uns überlegt, wie geht es weiter? Können wir diese Aktion bringen? Können wir das für uns realisieren? Und nach langen Gesprächen kamen wir dann in dem Schluss, dass es für uns als Gruppe nicht möglich ist, dass wir da ein falsches Bild suggerieren, denn letztendlich wollen wir nicht die Werbetrommel dafür rühren, dass hier Missstände vorherrschen, so traurig es ist, so groß der Rahmen auch für ein Spiel gegen Real Madrid ist, so mussten wir leider diesen Schritt gehen. Man kann sagen, warum habt ihr nicht den Dialog gesucht? Wir haben das natürlich, dieses Thema mit der Hannover-Geschichte, haben wir intern versucht aufzuarbeiten, sind auch noch dabei. Und in der Stellungnahme von der Geschäftsführung hieß es, es wird ein Dialog mit der Fanszene gesucht. Darauf hat man letztendlich vergeblich gewartet und hat dann gesehen, wie die Sanktionen kommen mit dem letzten Beisatz, wenn ihr die Sanktionen dann aufgehoben haben wollt, meldet euch, sucht den Dialog. Das haben wir getan. So ein Gespräch fand am Dienstag statt und das Fanfest, beziehungsweise der anschließende Demonstrationsmarsch, da sollen ja auch Reden stattfinden, da wollen wir auch aufklären und da wollen wir auch auf dieses Gespräch am Dienstag eingehen und auf Grundlage dessen den VfL-Fans vielleicht auch beide Perspektiven aufzeigen. Wie denken wir, wie denkt der VfL und wie sollte es in Zukunft weitergehen? Aber ihr seid schon daran interessiert, dass es nicht ein Ihr gibt, also Verein und Fans, ihr, sondern dass daraus auch ein Wir wird. Richtig, richtig. Also es sollte ein Weg gemeinsam gefunden werden, wie VfL Wolfsburg-Fans mit dieser Thematik umgehen. Unserer Meinung nach sollte aber festgehalten sein, dass Kollektivstrafen, dass unbeteiligte Fans, unschuldige Fans damit reingezogen werden oder auch Fanclubs, die in Hannover selbst gar nicht anwesend waren, dass die nicht sanktioniert werden, dass das kein Weg sein kann, wie wir in Wolfsburg mit der Fankultur umgehen. Wenn man so von draußen drauf guckt, so als Außenstehender hat man ja nicht immer so die ganzen Eindrücke, was da für tatsächliche Gründe vorherrschen, warum, wie, wo entschieden wird. Aber wenn man sich das dann so von außen anschaut und dann geht es dann so um Sachen, ja, mit dem rede ich nicht oder ihr habt gefälligst mit uns zu reden, sonst tut sich gar nichts, also so ein bisschen hin und her. In den sozialen Medien habe ich ja öfter mal das Wort Kindergarten gehört. Ist das eine verfahrene Situation oder sieht das nur so aus? Schwierig zu sagen. Ich glaube, es gab viele Schwierigkeiten in der Kommunikation zwischen Geschäftsführung und der aktiven Fanszene. Ja, der erste Dialog, sage ich mal, fand jetzt am letzten Dienstag statt. Das ist auch dadurch bedingt, dass es schwierig war, da einen Termin zu finden rund um die Osterzeit. Und dadurch wirkt es so nach außen, als ob sich mit dem Thema nicht beschäftigt wurde. Aber ich bin mir sicher, dass sowohl intern beim VfL als auch in der Fanszene das Thema die ganze Zeit präsent war und auch beide Parteien daran interessiert sind, diese Problematik hier in Wolfsburg zu lösen. Ich höre da auch viel Bereitschaft bei dir raus. Wenn du so mal in die Zukunft schaust, wie soll, wie wird, wie müsste es denn weitergehen jetzt dann auch, nachdem Samstag das Fanfest und dann die Demo stattgefunden haben? Also wir hoffen uns, durch die Demo Öffentlichkeit für unser Anliegen zu erwirken, dass Kollektivstrafen kein gerechter Fanumgang sein können. Und wir hoffen, dass das auch ein Signal an die Geschäftsführung auch für die Zukunft sein wird. Ich gehe davon aus, dass mit der Zeit, mit weiteren Gesprächen, wenn man weiter im Dialog bleibt, mehr Sachlichkeit in die ganze Debatte eintritt, sowohl auf Fanseiten als auch auf Seiten der Geschäftsführung und man da gemeinsam einen Weg finden wird, zukünftig, vielleicht auch schon bis zum Ende der Saison, diese ganzen Problematiken vom Tisch zu haben und einen Strich runterzuziehen. Ja, viel reden hilft viel, sage ich immer. Das war Kalle von den Green White Angels, Veranstalter der Fan-Demo, des Fanfestes gegen Kollektivstrafen am kommenden Samstag. Wer teilnehmen möchte, Treffpunkt VfL Klause am Elsterweg. Um 13 Uhr geht's los und der Abmarsch zum Stadion wird dann um 16 Uhr sein. Danke, Kalle, für das Gespräch. Jo, bitteschön. Königstransfer. Wollen wir doch mal gucken, ob er einer wird, der Daniel Didavi. diese Woche bekannt geworden, der Wechsel vom VfB Stuttgart nach Wolfsburg. Und im Namen des Wölferradios auch herzlich willkommen im Wolfsrudel. Klaus Allofs hat damit sozusagen den ersten Transfer für die Sommerperiode oder für die Wechselperiode im Sommer festgemacht. Ja, Zeit und Muße für mich, den Daniel Didavi mal vorzustellen, haben ja nicht immer alle die Daten parat. Daniel Didavi ist 26 Jahre alt, geboren in Nürtingen, also quasi beim VfB Stuttgart vor der Tür, für die er quasi schon in der Jugend gespielt hat. Ist 1,80 groß und spielt im offensiven Mittelfeld. Sehr, sehr gerne auf der 10, kann aber auch links und rechts außen spielen. 77 Bundesligaspiele hat Didavi für den VfB Stuttgart und auch für den 1. FC Nürnberg absolviert. Da ist er auch ja schon mit Dieter Hecking zusammengetroffen. Der hat ihn ja da sozusagen gefördert. Und in den 77 Bundesligaspielen hat er 24 Tore erzielt und 10 Vorlagen gegeben. Also nicht so schlecht. Allerdings haben ihn auch immer wieder schwere Verletzungen zurückgeworfen. Transfermarkt.de beziffert seinen Marktwert im Moment bei ungefähr 7 Millionen Euro. Die Ablöse fällt weg, denn er wechselt ablösefrei nach Wolfsburg. Gut, da wird noch ein nettes Handgeld geflossen sein, wie in solchen Fällen ja üblich. Und wahrscheinlich wird er auch besser verdienen als in Stuttgart, sonst hätte er ja auch da bleiben können. Interessant sind natürlich die Kommentare, die dann wieder gekommen sind, nachdem Didavi das bekannt gegeben hat, wie dann die Fans des VfB Stuttgart vor allen Dingen reagiert haben. Kurioserweise ähnlich wie die Fans von Schalke, als Julian Draxler nach Wolfsburg gegangen ist. Da spielt man sehr, sehr gerne die Verräterkarte und du hast uns doch alles verdanken und was willst du bei dem Plastikclub? Ja, ja, lasst sie labern, sind wir alles gewohnt, kennen wir schon. Ist trotzdem ganz interessant dahingehend, dass jetzt der nächste sozusagen Traditionsverein seinen Spieler verliert, der da durchaus Legendenstatus hätte erreichen können. Und sowohl Julian hatte sich ja damals entschieden, nach Wolfsburg zu gehen, um da auch den nächsten Schritt zu machen. Und Didavi hat sich interessanterweise ganz ähnlich geäußert. Sie spielen also nicht sozusagen nur auf derselben Position, sondern haben auch mitunter dieselben Verkaufsargumente oder sagen wir so die Wechselargumente. Für Daniel Didavi gibt es aber noch einen ganz entscheidenden anderen Grund. Und wie er sich darüber geäußert hat, da hören wir mal kurz rein. Die Frage war dann, ob ich ins Ausland gehe, aber ich habe mich dafür entschieden, erstmal in Deutschland bleiben zu wollen. Und ich habe dort einen Trainer, der mich eigentlich zum Bundesligaspieler gemacht hat. Dann in dem Jahr, wo ich ausgeliehen war in Nürnberg, war Dieter Hecking mein Trainer. Ich habe ihm viel zu verdanken, weil damals war es auch nicht einfach für mich. Und er hat mich dann eigentlich zum Bundesligaspieler gemacht und der Kontakt ist nie wirklich abgebrochen. Und von daher war das mit der Hauptgrund, weil er mich unbedingt wollte, weil war es einfach für mich so, dass ich dann, wenn ich den VfB verlasse, dass ich dann mit ihm arbeiten will und so ist es jetzt. Also ganz klar auch einer der Hauptgründe für den Wechsel, Dieter Hecking als Trainer, der ihn ja sehr gefördert hat. Und Dieter Hecking hat zumindest auf der Homepage vom VfL auch reagiert und die Qualitäten von Daniel Didavi mal hervorgehoben. Ist ein Kämpfertyp, Offensivspieler moderner Prägung, kann alle Positionen spielen, also flexibel und torgefällig und gut bei Standardsituationen. Tatsächlich ein guter Scharfschütze und Dieter Hecking verspricht sich von ihm, dass der VfL in der kommenden Saison noch schwerer auszurechnen ist. Meine persönliche Meinung ist, dass der Wechsel nicht ohne Risiko ist, weil wir eigentlich im offensiven Mittelfeld, Klaus Allofs hat es ja angesprochen, es wird keinen großen Umbruch geben, also sind wir da mehr oder weniger im Gegensatz zu anderen Positionen, wie zum Beispiel im Sturm oder in der Innenverteidigung oder auch auf der 6, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, zumindest von der Masse her. Didavi wird sich da mit einigen Leuten auf der Position streiten, wird es einen ordentlichen Konkurrenzkampf geben. Finde ich auch interessant, dass er den letztendlich auch annimmt. Ich glaube tatsächlich, dass er uns vor allen Dingen bei ruhenden Bällen sehr, sehr helfen wird und dass er tatsächlich auch zu den Spielern in der Bundesliga gehört, die torgefährlich sind. Wir haben das ja sehr, sehr leidvoll erfahren im Hinspiel in Stuttgart, wo ja er uns quasi alleine abgeschossen hat. Ich glaube zwar nicht, dass das der alleinige Grund war, ihn dann letztendlich zu verpflichten. Mit 26 jetzt nicht unbedingt jemand, der bei Jogi Löw ans Tor klopft, aber immerhin auch schon einige U21-Länderspiele absolviert hat. Ich glaube, dass die größte Herausforderung darin besteht, Daniel Didavi verletzungsfrei zu halten. Schwere Verletzungen haben ihn da durchaus immer wieder zurückgeworfen. Jetzt spricht es für ihn, dass er dann doch immer noch mal auch durchaus stärker zurückgekommen ist. Ich hoffe, diese Qualitäten wird er auch beim VfL Wolfsburg zeigen. Und dann denke ich, dass er auch uns weiterhelfen kann. Es ist auf alle Fälle ein Spieler, wo man sagen kann, wenn man so jemanden ablösefrei bekommen kann, dann macht man nicht viel falsch. Und ich glaube tatsächlich, dass er den Konkurrenzkampf noch ein bisschen belebt und auch Elemente wie Torgefährlichkeit und auch Gefährlichkeit durch Standardsituationen wieder mehr ins VfL-Spiel einbringen kann. Ja, soweit zu Daniel Didavi. Und dann schauen wir mal, was die Tage noch so los war im Wölferadio Newsticker. Kurzpassspiel. Ja, das arme Hannover ist sehr, sehr gebeutelt. Eigentlich ist man schon abgestiegen. Deswegen eine kurze Runde Mitleid und einen Moment des Schweigens. Ja, und dann noch das. Der 96-Spieler, wie heißt er? Kann man kaum aussprechen. Alain Saint-Maximin. Französisches Sturmtalent hat einen Unfall gebaut, ist gegen eine Straßenbahn gegengefahren und hat auch noch einen Führerschein aus Bulgarien nur vorzeigen können, der auch noch gefälscht war. Ja, ging auch nicht anders, denn den richtigen Führerschein hat er wohl verliehen gehabt an seine Kumpels, die neulich die Spielhalle überfallen haben. Zoff gibt's auch mal wieder bei Eintracht Frankfurt. Da hat nämlich der Vater vom Spieler Marco Fabian, der ist da erst hingewechselt, der kommt aus Mexiko ursprünglich, der Vater von Marco Fabian, Antonio Fabian Vázquez, der trainiert auch in Guadalajara in Mexiko und hat im mexikanischen TV gesagt, er findet das total scheiße, dass der neue Trainer Niko Kovac seinen Sohn nicht aufstellt. Und er hat auch schon eine Theorie parat, warum denn er seinen Sohn nicht spielen darf, nämlich geht das zurück auf ein Länderspiel zwischen Kroatien und Mexiko und da sagt der Vater von Marco Fabian, vor der Partie sagte Kovac damals, dass den Mexikanern die Beine zittern, als wir das dritte Tor gemacht haben, hat Stürmer Guardado vor ihm getanzt. Ich denke, Kovac hat das nicht vergessen. Ja, und jetzt liegt natürlich die Vermutung nahe, dass nur deswegen, weil er was gegen die Mexikaner hat, der Marco da nicht spielen darf bei Eintracht Frankfurt. Ich glaube, der Vater von Marco Fabian und die Mama von Pierre-Michel Lasogga sollten mal gemeinsam zum Bowling gehen. Niemand mag dich. Alle hassen dich. Du bist ein Verlierer. Komm, lächel dann mal. Und dann droht ja noch dem Manager des 1. FC Köln, dem Jörg Schmadtke, nach seinem Kaugummiwurf in Richtung der Hoffenheimer Spieler, Trainerbank, wie auch immer, eine Sperre, weil er das Kaugummi da hingeschmissen hat. Da hat sich nämlich so geärgert, weil die Hoffenheimer den Ball nicht ins Ausgespielt haben. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Und genauso ärgerlich, dass er sich dabei noch hat filmen lassen. Dabei habe ich gedacht, besonders die Kölner wissen doch seit Silvester, wie man mit seinen Kumpels Scheiße baut und sich nicht erwischen lässt. Kombinationsspiel. Nach der Champions League ist vor der Bundesliga. Am Samstag geht es im Spiel zu Hause gegen den FSV Mainz 05. Da geht es ja auch noch um ein bisschen was. Und über die Partie möchte ich selbstverständlich auch noch sprechen. Nämlich mit Werner Homberger. Er ist vom Mainz 05 Fanclub Liebe, Leben, Leidenschaft. Hallo Werner. Hallo Lenny, ich grüße dich. Muss dich eigentlich zurzeit jemand kneifen in Bezug auf Mainz und die Saison, ob das alles so wahr ist? Eigentlich wöchentlich. Und wenn man den aktuellen Tabellenstand anschaut, also das ist schon grandios, was die Jungs im Moment abliefern. Was macht denn Mainz so stark im Moment? Was sind denn da aus deiner Sicht die Gründe? Ja, wenn man sich das ganze Team anschaut, inklusive des Trainerstabs, denke ich, dass da einer der Gründe zu suchen ist. Die Mannschaft ist ein Team, ohne Neid, ohne Missgunst. Ich habe einige der Spieler schon auf so Fanclub-Veranstaltungen gehabt, unter anderem den Fabian Frey und den Danny Latzer mit dem Florian Niederlechner, der uns ja nach Freiburg wieder verlassen hat. Und wenn man sieht, wie die Konkurrenten miteinander umgehen, das ist grandios. Also die scherzen zusammen, die haben Spaß zusammen, die haben Freude. Und da muss ich sagen, da erkennt man diesen Teamspirit. Direkte Konkurrenten forzeln miteinander, haben Spaß. Und auch als Fabian Frey sich verletzt hat, da hat Danny Latzer als einer der ersten ihm Genesungswünsche geschickt. Und da muss ich sagen, da sieht man, dass es passt. So ähnlich haben sich die Spieler ja nach der Gala gegen Augsburg auch geäußert, was so den Teamspirit angeht. Das heißt, für dich ist der Hauptschlüssel für den Erfolg in Mainz die mannschaftliche Geschlossenheit auch. Also ich sehe es mal so, Berti Vogts hat es damals, glaube ich, gesagt, was der Berti? Ich weiß gar nicht. Der Star ist das Team. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ja, der Berti hat nicht viel Richtiges gesagt, aber das stimmt von, das war von ihm. Aber wie gesagt, man muss sich nicht auf die eben genannten beiden fokussieren, das sind ganz andere und vor allen Dingen auch der Trainerstab. Ich denke, die haben einen ganz, ganz guten Zugriff auf die Jungs. Zum Trainer komme ich natürlich gleich noch. Lass uns mal kurz bei den Spielern bleiben. Wenn jetzt bei euch die Mannschaft der Star ist, gibt es trotzdem Spieler, die du sozusagen als Schlüsselspieler herausheben würdest? Gibt es einige, die ich da wirklich ein bisschen in den Fokus rücken kann. Unter anderem unser Keeper, der Loris Karius, spielt eine ganz fantastische Saison. Man merkt ja auch, er steht permanent im Fokus, auch bei anderen Vereinen, auch in England zum Beispiel. Es wäre schade, wenn er geht. Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Er ist ein ganz, ganz feiner Kerl. Und ja, ich wünsche mir, dass er noch zumindest eine Saison bleibt. Ich denke aber, er wird Ende der Saison wechseln. Dann unsere Abwehr mit Stefan Bell und dem Balogun. Die bilden ein sehr gutes Team, wobei Ballo im Moment auch ein bisschen verletzt ist, was sehr schade ist. Und ja, also die Abwehrleistung halt allgemein ist sehr solide. Im Mittelfeld ergänzen sich Julian Baumgartlinger, unser Dauerläufer, und Balljäger im Mittelfeld mit Dani Latza, der im Moment wirklich schwer ist, der Mannschaft auszudenken ist. Die beiden, die haben, die Mittelfeldachse recht gut im Griff. Dann unser Zehner, Yunus Malli, der das Ganze im Offensivspiel so ein bisschen ergänzt und die Bälle spielt, die beiden nicht immer spielen können, so diese tödlichen Pässe, wobei der Yunus auch Tore schießen entdeckt hat. Was natürlich auch wiederum ein Nachteil ist, jetzt sind andere Mannschaften auf ihn aufmerksam geworden, war ja in Verhandlungen mit Dortmund. Er bleibt, wobei ich denke, zum Ende der Saison wird auch er uns leider verlassen. Jetzt ist Mainz ja für mich neben Hertha so die fette Überraschung der Saison, kann man ja nicht anders sagen. Man kann auch aus meiner Sicht die Spielanlagen durchaus vergleichen mit der geordneten Defensive, dann im Umschaltspiel und dann vorne, ja, in Berlin ist dann Ibisevic oder Kalou oder bei euch ist dann der Malli. Siehst du das auch so? Kann man das in gewisser Form auch vergleichen, wie die beiden spielen? Ja, ich denke schon, dass bei uns das Wichtigste ist, gesicherte Abwehr und dann das schnelle Umschaltspiel. Das hat ja Tuchel schon letztendlich versucht einzuführen oder hat spielt das mit Dortmund ja in einer ähnlichen Art und Weise. Und wenn Yoshinori Muto fit ist vorne, hat man manchmal ja einen ganz schnellen Mann, der letztendlich von der linken Seite oder von der Mitte kommen kann. Leider ist er wieder verletzt, aber wie du eben schon gesagt hast, auch Jairo, der in der ersten Saison wahnsinnig Anpassungsprobleme hatte mit diesem schnellen Umschaltspiel, arbeitet defensiv sehr stark, ist nach vorne hin sehr schnell und mittlerweile körperlich auch robust. Und da können wir ganz gut ansetzen. Jetzt Cordoba aktuell in der Mitte, muss sagen, steht sein Mann vorne drin, Rakot kämpft, und ist schon so ein kleiner Prellbock. Jetzt hast du Thomas Tuchel gerade auch schon erwähnt, der ja dann nach einem gewissen Hickhack dann letztendlich nach Dortmund gegangen ist. Jetzt ist der Kollege Schmidt da bei euch an der Linie, der so ein bisschen immer unterschätzt rüberkommt, finde ich. Was macht ihn denn aus als Trainer? Was sind da seine Stärken? Also wer ihn am Samstag im aktuellen Sportstudio gesehen hat, weiß, wie er tickt. Er selbst ist ein recht bodenständiger Mensch. Seine Philosophie, der Weg der kleinen Schritte, das heißt, alles geht peu à peu. Der macht keine großen Sprünge. Der sagt auch, der Erfolg ist planbar. Er sagt, wir holen jetzt 30 Punkte, dann 40, dann 48. Das heißt, jeder aus der Mannschaft kapiert, wir machen einen kleinen Schritt. Der überfordert keinen, der erreicht die Mannschaft. Und das, muss ich sagen, ist einer seiner Vorteile. Er ist sehr ruhig, aber er hat sich durch seine Art, die er hat, Respekt verdient in der Mannschaft, weil er das Ganze auch vorlebt. Höflichkeit, guter Umgang miteinander. Und ich denke, das ist einer der ganz, ganz großen Pluspunkte von unserem Martin Schmidt. Jetzt steht ja die nächste Personalie bei euch da schon fest, nämlich der Abgang des Managers. Den alten Trainer quasi ins Ruhrgebiet verloren, nach Dortmund, den Manager auch ins Ruhrgebiet verloren, nach Schalke. Das ist ein bisschen hart, glaube ich. Kannst du da die Auswirkungen schon absehen? Ich kann es gar nicht absehen. Das ist halt ein ganz schwieriges Thema, auch für mich oder auch für uns Nahestehende vom Verein. Also gibt eine völlig unbekannte Situation und ich hoffe, dass wir den Absprung schaffen. Meine Christian hat gut vorgearbeitet, hat über die letzten Jahre hervorragend gearbeitet. Die Mannschaft steht, wichtige Vertragsverhandlungen sind jetzt noch zu führen, bevor er am 15. Mai dann seine Segel streicht. Und ich hoffe auch, dass hier bei uns in Mainz das Ganze weitergeht. Die anderen sind ja auch keine Pappnasen, sage ich mal, wenn ich sehe, mit welchem Erfolg auch gerade unsere Marketingabteilung Gelder erwirtschaftet, um eine vernünftige Mannschaft auf die Füße zu stellen, da muss ich sagen, gut ab. Und also Rudi Schröder bekommt, ich glaube, ein sehr, sehr gesundes Umfeld übergeben. Und ich hoffe, dass der Abgang von Christian nicht den Bruch in Mainz bedeutet. Aber nachgetreten von Seiten der Fans wird nicht. Nee, er hat ja ganz große Verdienste um Mainz 05. Also das wäre wirklich schade. Ich wünsche ihm selbst einen riesen Abgang mit dem internationalen Platz der 05er. Ob es hier Champions League wird, das will ich gar nicht hoffen. Werden wir sehen. Und eine riesen Feier wie damals bei Kloppo, entweder an der Kofas Arena oder in der Innenstadt. Also ich wünsche ihm wirklich ein tolles Fest noch zum Abgang. So ein bisschen schwer wollen wir es ihm ja auch machen. Wenn ihr in die Champions League wollt, dann müsst ihr ja in Wolfsburg am Samstag gewinnen. Das sind ja auch mal besondere Spiele in Wolfsburg. Aufstiegsspiel, mal 0-3 habt ihr gedreht. Dann macht bei uns mal der Petrov 4 Tore in der Vergangenheit gegen Mainz. Das sind natürlich alles besondere Sachen. Was erwartest du denn für ein Spiel gegen Wolfsburg oder in Wolfsburg am Samstag? Ich erwarte ein ähnliches Spiel, Lenny. Ich denke, dass es ein interessantes, torreiches Spiel wird. Von mir aus bis zur 90. Minute hart umkämpft. Und ich kann wirklich sehr, sehr gut mit einem 3-3 oder 4-4 leben. Also da kann ich mich wirklich recht gut mit anfreunden. Für alle, für die Zuschauer und für die Mannschaft wäre das, denke ich, okay. Für uns zumindest. Wir kommen als Sechster, als Außenseiter. Ich hoffe, das ist unsere kleine Chance. Und ihr habt auch noch was anderes im Hinterkopf. Die Champions League. Große Spiele. Ja, das hat zumindest in Leverkusen, wenn man den Aussagen von Julian Draxler ja geglaubt hat, dann ein bisschen abgelenkt. Ich hoffe, es ist dann am Samstag nicht so, denn seine Hausaufgaben in der Liga sollte man schon machen. Ja, wenn du so von draußen raufguckst, was ist denn deine Meinung, dass es beim VfL Wolfsburg nicht so läuft oder warum es nicht so läuft? Ich glaube, es passt in der Mannschaft nicht. Wenn ich diese Unruhe höre mit Bendtner, dann mit Max Kruse, ich glaube, im Moment sind die Internas recht gravierend bei euch. Das passt nicht, passt alles nicht. Und sportlich? Naja, sportlich, ich sag mal, mit dem Champions-League-Erfolg unter den letzten 8, ich sag mal, wenn die Bundesliga auch noch einigermaßen laufen würde, wäre das doch ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Ne? Natürlich kriegt man jetzt wieder eins auf die Mütze letzte Woche oder am Wochenende und das mit einem Spiel, wo ich sagen muss, Olaf, das ist nicht Wolfsburg. Also die Leistung war wirklich nicht gut, ich habe es mir angeschaut. Ja, das habe ich auch gehört, als ich Samstag in Leverkusen war und da habe ich dann auch Leverkusener Fans angesprochen, was ist denn mit euch los? Das scheint durchaus für Verwunderung zu sorgen, auch bei den Gegnern, wie wir auftreten. Wenn du aber die Entwicklung mal insgesamt betrachtest beim VfL, so die letzten 2-3 Jahre, so aus Mainzer Sicht oder aus der Entfernung, wie würdest du die Entwicklung beurteilen? Also Wolfsburg ist für mich interessant, seitdem Schü oben spielt, weil ist unser Publikumsliebling gewesen, jahrelang. Und seitdem verfolgt man doch Wolfsburg ein bisschen intensiver. Wolfsburg hat mit Hecking und mit Alof zwei, ich glaube, vernünftige Leute an der Linie, die das Team aufbauen, die recht gut mitarbeiten können, die auch woanders schon erfolgreich gearbeitet haben. Und ich denke, mit ein bisschen Vertrauen wird das auch wieder hinkommen. Ich denke, Wolfsburg wird sich in den ersten 5 auf Dauer etablieren können. Ja, das wollen wir doch hoffen. Letzte Frage, du hast eben schon mal so ein 3-3, 4-4 gesagt, was dir ganz lieb wäre. Da gib mal für Samstag einen realistischen Tipp ab für das Topspiel, 18:30. Ich rechne wirklich mit dem Unentschieden. Ich sag mal so ein 1-1 oder es kann sein, knapper Sieg für Wolfsburg, knapper Sieg, aber ich rechne mir wirklich mit dem Unentschieden, 1-1 oder 2-2. Ja, das wäre leider natürlich für uns zu wenig. Das war Werner Homberger vom Mainz 05 Fanclub. Liebe, Leben, Leidenschaft. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, Lenny. Gerne. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ja, heute mal mit was so halbjugendfreiem. Also haltet euren Kids, wenn sie denn zuhören, die Ohren zu. Ja, 3 Eintracht Braunschweig-Fans wollen die knappe Niederlage gegen St. Pauli oder wen auch immer da feiern. Erzgebirge Aue, keine Ahnung. Auf jeden Fall hauen sich einen in die Rüstung bei einem der Braunschweiger zu Hause. Ja, und wollten eigentlich noch los, ja, aber nach 2,5 Wolters sind sie alle voll und legen sich hin und pennen alle nebeneinander ein. Am nächsten Morgen wachen sie auf und der Rechtsgelegenheit sagt, boah, was war das? Ich habe echt geträumt, mir hat die ganze Nacht unten einer rumgespielt. Und dann sagt er, der links lag, ja, komisch, echt, genau das gleiche habe ich auch geträumt, als ob mir da unten einer rumspielt. Was, war das bei dir auch so, fragt er den Dritten, der in der Mitte gelegen hat, sagt, nee, ich habe geträumt, ich wäre die ganze Nacht Ski gefahren.